Ich war nicht durch Zufall an der Dada-Bewegung beteiligt, sondern durch die Macht der Umstände, die mit meinen Ansichten eines Umsturzes veralteter Zustände intellektueller und sozialer Beobachtungen übereinstimmten. Dada ist immer da. Dada war stets sein morgiger Tag. Dada wurde morgen. Dada übertraf sich selbst. Im Anfang war Dada nur die Wirkung des Donners. Und erst später entdeckte man den Blitz, der seine Ursache war. Raoul Hausmann ist tatsächlich erst durch Dada in die Welt gekommen, keine Frage. In August Sanders berühmtem Bildatlas Menschen des 20. Jahrhunderts wird Raoul Hausmann nicht den Künstlern zugeordnet, sondern den Technikern und Erfindern. Die Frage nach dem genialen Erfinder ist eine äußerst interessante, weil Hausmann konzeptualisierte sich selber als großer Erfinder. Ihm kann es aber selber auch nicht entgangen sein, dass er in seinen Erfindungen die Dada-Prozesse der Montage, der Collage wieder einbringt, um Erfindungen zu machen, was natürlich dazu führt, dass alles, was er macht, nicht wirklich vor einem Patentamt, und das müsste ja eigentlich sein Maßstab sein, wenn er seine Ziele erreichen wollte, nicht durchbringen konnte. Wir fordern die Erweiterung und Eroberung aller unserer Sinne. Der Universalgelehrte und geniale Dilettant Raoul Hausmann. Ein Feature von Joachim Büte. Und Hausmann ist halt so jemand, der, ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt, zwischen Autodidakt und Vielinteressierter. Also jemand, der sozusagen ein breitestes Interessensfeld hat und in überall in die Sachen reingeht, sich damit momenthaft vielleicht auch nur beschäftigt, wieder rausgeht. Er akkumuliert letztlich so wie so ein Wiki, ja, heutzutage ganz viel Wissen, das manchmal strukturiert, manchmal unstrukturiert zum Vorschein kommt. Aber es ist durchaus eine sehr moderne Position. Diese moderne Position wird inzwischen durchaus erkannt. Es mehren sich die Promotionen zu Hausmann und die Aufsätze über ihn. Seine wissenschaftlichen und technischen Schriften sind soeben erschienen. Eine Ausgabe seiner Schriften zur Fotografie, ergänzt mit seinen Fotografien, ist in Vorbereitung. Der Dadaist, der Erfinder und der Fotograf Hausmann. Wie hängen sie miteinander zusammen? Am Anfang war Dada, wenn auch mit ein paar Vorstufen. Ralf Burmeister hütet Hausmanns Nachlass. Wenn man das sozusagen in seiner Biografie sieht, dann ist es ja so, dass er mit 14 Jahren zumindest mit seinen Eltern nach Berlin gekommen ist. Sein Vater war akademischer Maler und hat Raoul Hausmann sozusagen unterrichtet oder eher in Stilübungen ausgebildet. Hausmann hat expressionistische Arbeiten gemacht zur Zeit. Er hatte sich ein Atelier mit Erich Hecke geteilt, war sozusagen in Kontakt mit den Brücke-Künstlern gekommen und hat sich dort eben auch die Formsprache angeeignet, um nicht zu sagen abgeschaut. Sein erster Angang als bildender Künstler war tatsächlich eine Ausstellungsplattform zu suchen bei Herbert Walden, der Galerie der Sturm, ihres Zeichens die wichtigste Galerie für damals zeitgenössische Kunst in Berlin. Das Programm war Kubismus, Futurismus, Expressionismus von Herbert Walden. Und Walden war durchaus auch gewillt, Hausmann auszustellen, wiewohl er eben nicht sofort eine Einzelausstellung zudachte. Und das etwas kapriziöse Wesen von Hausmann fühlte sich dadurch doch ein wenig attackiert, keine Einzelausstellung sofort zu bekommen. Und deshalb hat er da auch nicht ausgestellt. Und fortan war Walden und der Expressionismus eine der Hassfiguren für Hausmann. Das kann man auch mit der ganzen Weltkriegssituation alles ganz gut erklären. Aber es gibt so einen nicht dokumentierten Satz, wiewohl der im Kern stimmt. Ein Expressionist, der nicht verspießern wollte, wurde Dadaist. Der Maler malt, wie der Ochs brüllt. Diese feierliche Unverfrorenheit festgefahrener Marqueure mit Tiefsinn vermengt, ergab wichtige Jagdreviere, besonders deutscher Kunsthistoriker. Die weggeworfene Puppe des Kindes oder ein bunter Lappen sind notwendigere Expressionen, als die irgendeines Esels, der sich in Ölfarben ewig in endlich gute Stuben verpflanzen will. Es war selbstverständlich nicht nur gekränkte Eitelkeit, die Hausmann mit seinen expressionistischen Anfängen hat brechen lassen. Dada Berlin war in der Konsequenz eines verlorenen Weltkriegs politischer und radikaler als Dada Zürich. Karl Rier hat 1972 Hausmanns Erinnerungen, die auch ein Versuch sind, sich seine Rolle in dieser Geschichte zurückzuerobern, ediert. Meine Damen, meine Herren, der Dadasow spricht für Sie einige historische Lautgedichte von 1918. Hexwetzger, mir erdgegrünen, und ich bin zu Das Entscheidende war der Hausmann, dass ich wirklich der Negativität der Situation eines verlorenen Krieges gestellt hat. Und dass er von dort her eben nicht sofort wieder in Parolen gegangen sind, die positiv zu werten sind, sondern dass er einfach die Negativität der Situation genommen hat, um aus ihr heraus oder auf sie hin zu agieren. Und das hat eben Konsequenzen gehabt für das, was er als Dadaist gemacht hat. Ich glaube, dass ihm viele seiner Aktivitäten, auch dem, was er dann als Künstler, als dadaistischer Künstler produziert hat, etwas mit dieser Negativität zu tun haben. Es sind Destruktionen. Auch in seinen ganz abstrakten Geschichten, Lautpoesie oder abstrakte Zeichnungen und dergleichen mehr, ja? Das ist ja sozusagen ein Zurückgehen hinter die Gegenständlichkeit und von dort her zu neuen Energien zu kommen. Und das ist, glaube ich, das, was ihn kennzeichnet, dass ich wirklich, und das haben ganz wenige getan, sich wirklich der negativen Situation seiner Zeit in aller Radikalität gestellt hat. Wer sie nun erfunden hat, die sinnzersetzende Destruktion der Lautpoesie, die zugleich einen radikal neuen Weg eröffnete, diese Frage hat es viele mitunter absurde Diskussionen gegeben. Der späte Hausmann weiß, dass er nicht der Erste war, dass es Ansätze schon bei Paul Scheerbart und Christian Morgenstern sowie in der Saum-Dichtung der russischen Futuristen gab. Aber eines kann man ihm nicht nehmen. 5 Buchstabengedichte sind wohl auch zum Sehen da, aber auch zum Ansehen. Warum also nicht Plakate aus ihnen machen? Auf verschiedenfarbigem Papier und in großen Druckbuchstaben. Das wäre Dunnerschlag noch nicht da gewesen. Also in die Druckerei von Robert Barthe in der Dennewitzstraße und gleich die neue Dichtform in Angriff genommen. Dank dem Verständnis des Setzers war die Verwirklichung leicht. Aus dem Kasten der großen hölzernen Buchstaben für Plakate nach Laune und Zufall hingesetzt, was da so kam, und das war sichtbar gut. Ein kleines F zuerst, dann ein M, dann ein S, ein B, was nun? Na, ein W und ein T und so weiter und so weiter. Eine große Écriture-Automatik mit Fragezeichen, Ausrufezeichen und selbst einer Anzeigehand dazwischen. Wirklich, der Setzer war sehr intelligent. Ohne ihn wäre das nie zustande gekommen. Das war wirklich eine Sache, die die Herren Dichter, auch die vom Sturm etwa, erstaunen musste. Große, sichtbare Lettern, also lettristische Gedichte. Ja, noch mehr. Ich sagte mir gleich, optophonetisch. Verschiedene Größen zu verschiedener Betonung, Konsonanten und Vokale. Das krächzt und jodelt sehr gut. Natürlich, diese Buchstabenplakatgedichte mussten gesungen werden. Da, da, da. Die Optophonetik, also die Übersetzung von Bild in Klang und umgekehrt die Synästhesie, wird nach dem Ende von Dada zentral für Hausmanns Denken. Er recherchiert und exerpiert, arbeitet sich ein in Welterklärungsmodelle und technische Patente und beginnt zu experimentieren, dieses Mal auf einem anderen Gebiet. Und er wäre nicht der Dadasow, zu dem ihn seine Mitstreiter und er sich selbst ernannten, wenn dabei nicht eine Weltanschauung herauskäme. Weniger ging nicht. Arndt Niebisch hat Hausmanns wissenschaftliche und technische Schriften herausgegeben. Die optophonetische Weltanschauung unterscheidet sich von anderen technischen Experimenten und Experimentatoren dadurch, dass sie wirklich explizit eine Weltanschauung ist, die nicht nur auf die Technik für die Technik fokussiert. Die Optophonetik sieht Technologie als etwas, das auch eine organische Funktion hat. Das Optophon hat sich dann manifestiert in bestimmte Medienerfindungen, Medientechnologien, wie halt das Endoskop, in gewisser Weise diese Schallzelle, die Hausmann dann konstruiert hat oder entworfen hat, oder dann auch die Rechenmaschine oder diese Versuche zu einem Farbenklavier. Und Hausmann hat einen sozusagen medienhermeneutischen Entwurf, wo es darum geht, das, was der Mensch durch die Technologie schaffen kann, er eigentlich auch physiologisch selber fähig ist zu tun. Hausmann macht das irgendwann mal wirklich sehr explizit, wo er sagt, dass irgendwann der Mensch ohne Flugzeug fliegen können wird, weil der Mensch hat ja auch die Technologie des Flugzeugs gebaut. In dieser starken Physiologisierung von Technologie als einer Philosophie des Menschen, also quasi Anthropologie, darin sehe ich doch eine große Spezifität von Hausmanns Projekt. Das Ziel, das wir uns gesetzt haben, besteht in der Erreichung eines neuen Urzustandes, einer neuen Gegenwart. Die Elemente der Sprache und der Sicht tauchen neuartig vor uns auf. Unsere Weltlage verlangt neue Ursignale von uns. Geben wir ihr Genugtuung. Ob zwar wir diese Elemente der Sprache jetzt nur stottern können, erklären wir, dass die Abstraktion, das Übergangszeitalter der La Pour La vorbei ist. Mit energischen Schritten rückt die Synthese heran. Wir werden es erreichen, den Vibrationen von Licht und Ton eine verbindende Form zu geben. Die jämmerlichen Lehren der wissenschaftlichen Optik werden beiseite geworfen und die Übereinstimmung von Licht und Ton vor aller Welt erschlossen. Das Lichtbild unserer Ellipsoidaugen besitzt für uns keine Schöpferkraft mehr. Aber aus den bereits erkannten Vibrationen wird eine neue, solare Optik hervortreten, die nicht mehr mechanisch, sondern das Wesen der Lichtbewegung ist. Hausmanns Misstrauen gegenüber der etablierten Wissenschaft hat ihn nicht daran gehindert, sich auf eben dieses Feld zu begeben. Er war wissenschaftlicher und technischer Autodidakt ohne einschlägige Ausbildung, aber mit dem ihm eigenen unschlagbaren Selbstbewusstsein. Question. D.W.R. Engelke Fatsbesser Ziffern Tegnente Svetke Geknünder Kerl Heine Wetter Gübe Adab Gübe Der Hümerfeder Response Diese Hemmungslosigkeit, die da auch drin steckt, keine Hemmung zu haben, um sich in ein neues Feld zu begeben. Ja, das ist unterfüttert mit seiner Egozentrik. Die hat natürlich aber auch eine hohe Triebkraft. Also sich auf ein Feld zu begeben, das man eigentlich gar nicht bestücken kann, weil man gar nicht die Ausbildung dazu hat. Und sich aber dann vertieft da reinzubegeben, um bestimmten von heute aus tatsächlich auch hybriden, überzogenen Ansprüchen gerecht zu werden. Das ist schlicht und einfach auch mutig. Ich finde, das ist eine mutige Haltung. Es ist latent auch mal das Scheitern programmiert. Die optophonetischen Experimente von Hausmann, also die Versuche, die strukturelle Gleichheit von Licht und Ton zu beweisen und zu nutzen, haben ihr Ziel nicht erreicht. Folgenlos blieben sie dennoch nicht. Jan Toben hat die Geschichte des Optophons erforscht. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann existieren sozusagen von Hausmann zwei angenommene Patente. Also das eine ist eben dieses, ich glaube 1927, auf jeden Fall in den 20er Jahren angemeldete Endoskop, also eine Vorrichtung zur Beobachtung von Körperöffnungen, so wie es im O-Ton heißt. Und dann eben diese Erfindung zusammen mit dem Broido, was eigentlich sozusagen eine Modifikation des Optophons hin zu einer Rechenmaschine ist. Darüber hinaus gibt es aber auch selbst Zeugnisse von Hausmann, wo berichtet wird, dass er angeblich 1927 schon 5 Patente zum Optophon angemeldet hätte, die aber alle abgewiesen wurden, weil eben aus diesen ästhetischen Gründen. Also interessanterweise wird dann plötzlich so ein Patentverfahren zum ästhetischen Diskurs, weil das Patentamt angeblich mit solchen Argumenten operieren würde. Es würde nichts Angenehmes dabei herauskommen für die Rezipienten. Und Hausmann ist dann doch der Überzeugung, das liegt auch an seinen Texten nahe, dass man dieses Urteil dem Erfinder selbst überlassen sollte. Also da gibt es wirklich so einen Clash von zwei Rollen, die Hausmann da eben einnimmt. Also einerseits als Ingenieur in Anführungsstrichen oder als Erfinder und auf der anderen Seite als Künstler. Ich kann meine Gedanken, meine Überzeugungen, meine Erkenntnisse nicht beweisen. Es ist keine exakte Wissenschaft darin. Aber ist das eine Schande? Ein Manko? Die Materie, diese geistige Form der Materie, die ich erkennen will, ist rein, unmenschlich, befreit von menschlichen Organhinderungen nur zu erkennen. Ob man dies Intuition oder Vernunft oder gar exakten logischen Beweis nennen will oder nicht, bleibt gleichgültig. Nicht Künstler und nicht Wissenschaftler, Pionier und Ingenieur der Weltemanation will ich sein. Interessant ist, dass das Optophon ja eigentlich auch kein Apparat gewesen ist, den man einfach so hätte bauen können. Also das Optophon ist vielmehr so eine Art Forschungsprojekt, was sich über mehrere Jahre erstreckt und immer wieder modifiziert wird. Und dann fallen sozusagen links und rechts von dieser Forschungsstrecke fallen dann auch andere Patente ab. Also zum Beispiel das Endoskop hat exakt die gleiche Strahlenführung zum Beispiel, wie das im Optophon der Fall gewesen sein sollte. Also jedenfalls, wenn man die Zeichnungen miteinander vergleicht. Und ich denke, dass auch sowas wie sein Erfindungsvorhaben oder sein Patentierungsvorhaben der transversalen Schalldose, also dass es ganz stark auch mit dieser optophonischen Experimentierpraxis zusammenhängt. Die bisher gebräuchlichen Grammophonschalldosen mit angeschlossenem Schalltrichter ergeben keinen reinen Klang. Dies rührt daher, dass die Glimmermembran longitudinal angerissen wird und infolge der hierbei sich ergebenden Molekülstauungen nach dem Befestigungsrande nicht genügend ausschwingen kann. Hierdurch wird die Tonreinheit ungünstig beeinflusst. Durch die Art, wie die akustischen Berge und Täler der Platte auf die Glimmermembran übertragen werden. Das Endresultat der transversal schwingenden Schallzelle ist demnach bessere und stärkere Schwingungsfähigkeit der Membran, Verringerung der störenden Schleifgeräusche und durch die zwei Trichterfelder von 14 und 52 Trichtern herbeigeführte Erhöhung der Resonanz sowie dadurch erzielte Verstärkung des Tones. Das eine entsteht sozusagen aus dem anderen und Hausmann selbst hat unglaublich gute Patentkenntnisse gehabt von zeitgenössischer Ingenieurstechnik. Also der verweist in seinen Texten auch auf neueste Tonfilmtechnologien, die heutzutage so in Vergessenheit geraten sind, dass die eigentlich nie wirklich rezipiert worden sind. Aber das sind so ganz exotische Erfindungen, also wie zum Beispiel so ein Kapazitätssprechfilm, wo es darum geht, dass ein Relief quasi haptisch abgetastet wird, um dann in Klang übersetzt zu werden. Und Hausmann wollte da dann noch so einen Spiegel ranmontieren, damit man eben auch diese Vibrationen dieses Tasters oder dieses Fühlers gleichzeitig auch ein Lichtspiel übersetzen kann. Also diese Passage vom Taktilen hin zum Auditiven, zum Visuellen, was für Hausmann ja auch konzeptuell sehr wichtig war, ist hier sozusagen in Hardware gegossen und das hat ihn entsprechend natürlich fasziniert. Die Fundamente seiner Theorien holte sich Hausmann bei Außenseitern, die nicht mit dem Wissenschaftsbetrieb verbunden waren. Häufig waren es Techniker, die Erkenntnisse aus ihrer Tätigkeit in kosmologische Modelle einfließen ließen. Hans Hörbiger zum Beispiel, der Begründer der Welteislehre, einer Kosmologie aus Eis und Feuer, war Konstrukteur von Kühlmaschinen. Der ehemalige Leutnant Karl Kölsch baute seine Theorie der kosmischen Wellen auch auf seinen Kenntnissen der Ballistik auf. Die Reihe ließe sich fortsetzen. Ihnen allen gemeinsam war das Festhalten an der seit der Antike bekannten Theorie eines kosmischen Äthers als Übertragungsmedium. Erst durch Einsteins Relativitätstheorie ist sie aus den Weltbildern verschwunden. Der Äther war für Hausmann das Schlüsselmedium zu seiner Vorstellung von Synästhesie. Und Synästhesie war für Hausmann Optophonie. Also als Äther war das Medium, in dem man annahm im 19. Jahrhundert, dass sich Radio- und elektromagnetische Wellen ausbreiteten. Einstein zeigte in seiner Relativitätstheorie, dass dieser Äther eine unnötige Hypothese war. Aber Hausmann brauchte diese Hypothese, weil er glaubte, dass man Schall und elektromagnetische Wellen quasi ineinander modellieren könnte. Und das nicht durch den Umweg einer digitalen Rückmodellierung durch Computer, sondern wirklich in einer analogen Weise. Und der Äther ist sozusagen dieses Analogbildungsmedium. Es ist leicht, sich von heute aus über diese teils obskuren Theorien zu mokieren und darüber zu vergessen, wie modern und vorausblickend Hausmanns Ansatz gewesen ist. Ich finde es aus heutiger Sicht relativ schwierig, sich sozusagen in die Zeit von damals hineinzuversetzen. Das ist eigentlich mein tagtägliches Brot und trotzdem ist es immer wieder ein neuer Angang. Sich sozusagen in eine Zeit gedanklich zu begeben, die noch nicht unbedingt wusste, ja, was die Welt im Innersten zusammenhält. Da standen Hörbigers Weltallthesen gegen Einsteins Relativitätstheorie. Für uns letztlich unvorstellbar, dass so ein etwas krudes Gedankengespinst wie Hörbiger ernsthaft diskutiert wurde oder sogar in Front gebracht wurde, tatsächlich von den Nationalsozialisten gegen Einstein. Aber das bedeutet meiner Meinung nach, dass das, was wir vermeintlich heute alles wissen, natürlich nicht da war und der Boden war lange noch nicht so bereitet. Also man kann aus dem, oder das Feld war noch nicht abgeerntet. Man kann überlegen, was kann man säen, damit was entstehen kann. Also es gibt die Möglichkeit, weit zu denken und auch bestimmte Gedanken zu verfolgen. Wir wissen, dass viele eben in Sackgassen gelaufen sind, aber diese Sackgassen waren noch nicht bekannt damals. Was ihn zum Vorläufer moderner Medienkunst macht, ist, glaube ich, nicht dieser Fokus auf den Menschen als sozusagen fleischgewordenes Medium. Heutige Medienkunst interessiert sich, soweit ich das sehen kann, mehr darum, Interfaces wirklich zu gestalten oder Technologien in sich zirkulieren zu lassen. Was ihn zum Vorläufer moderner Medienkunst gemacht hat, und da war er dann auch wirklich nicht der einzige, aber dennoch prominente Person, ist, dass er sich nicht an disziplinäre und ästhetische Grenzen gestört hat und halt auch gerade durch diese Verbindung zwischen Mensch und Technologie, die so eng war, gesehen hat, dass er als Dada-Künstler, auch als Wissenschaftler und Techniker sein Projekt weiterführen muss. Also das, was er in der Kunst zunächst vielleicht als synästhetische Wahrnehmung aus anderen expressionistischen Kontexten gesehen hat, hat er gesehen, dass das seine Resonanz nicht in der Kunst weiterfindet, sondern in der Medientechnologie. Und ich denke, diese Grenzüberschreitung nicht nur hin zur Intermedialität, sondern wirklich zur Medientechnik, zum Ingenieurtum, das ist das, was Hausmann zum Vorläufer moderner Medienkunst gemacht hat. Die übliche Vorstellung von der Tonalität und vom Sehen muss nicht durch das menschliche Ohr, sondern durch das Medium, das Material des Lichtes, kontrolliert und umgewandelt werden. Das Farbklavier gestattet es, die strukturelle und Spannungskontrolle zwischen optischen und akustischen und sogenannten unhörbaren Werten derart auszunutzen, dass man optisch-phonetische Kompositionen auf ihm spielen kann von einer absoluten Neuartigkeit. Hausmann war in gewisser Weise der Idee des romantischen Genies wohl auch verpflichtet. Also diese Gleichsetzung mit Goethe als Dilettanten sollte man nicht nur als Betonung auf den Dilettanten, sondern auch auf den Goethe mitlesen, denke ich, nicht? Also Goethe mit der Farbenlehre bietet er einfach auch sehr viel Korrelationspunkte. Es ist bestimmt eine Figur, mit der er sich als Universalgenie, das Ästhetik und Wissenschaft in einer Figur vereinte, doch als Vorbild sah und sich in gewisser Weise auch dahin stilisiert hat. Ich denke, der Briefwechsel mit Breudo funktioniert das. Vielleicht könnte man sagen, Breudo funktionierte als ein Eckermann. So. Hausmann hat Theorien zusammengefügt, wie man eine Collage zusammenfügt. Und von Widersprüchen ist sein Denken ohnehin durchzogen. Noch 1931 bringt er die Welteislehre gegen Einstein in Stellung, auf den er sich in seinen Erinnerungen positiv bezieht. Zu diesem Zeitpunkt waren ihm die Schwächen der Welteislehre längst bekannt. Hausmann war durchaus kritisch gegenüber der nationalsozialistischen Aneignung oder völkischen Aneignung der Welteislehre. Hausmann versuchte, sein optophonetisches Weltbild an die Welteislehre anzudocken, auch weil er hoffte, in der Welteisbibliothek, die von Hans Fischer, einem weiteren Welteislehre-Theoretiker, publiziert wurde, also dieses Buch zu veröffentlichen. Da gibt es einen Briefwechsel, beziehungsweise wir haben nur noch die Briefe Hausmanns an Fischer, in der ziemlich klar auslegt, was er in diesem Buch schreiben will und was er nicht schreiben will. Und in der er noch viel wichtiger sehr klare Worte findet, was er von der Welteislehre hält. Dort schreibt er sehr explizit, die Welteislehre ist ein Dreck. Und das sagt er aus zwei Gründen. Nämlich erstens, weil er denkt, zu Recht denkt, dass es zu wenig experimentelle Daten gibt, um das wissenschaftlich wirklich zu beweisen, gerade vor Fachwissenschaftlern. Und zweitens, weil er sieht, dass eine kosmologische Theorie unmöglich eine deutsche Weltlehre sein kann. Und sich auch ganz klar von diesen antisemitischen und nationalsozialistischen Strömungen innerhalb der Welteislehre distanziert. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass er dieses Buch nie in der Welteisbibliothek publizierte. Die bereits erwähnte Rechenmaschine markiert das Ende der optophonen technischen Experimente. Der Ingenieur Daniel Breudo, mit dem er sie zusammen ersann, nahm sie mit ins englische Exil, wo er sie zu einer Fotosatzmaschine weiterentwickelte. Hausmann ging nach Ibiza und wandte sich anderen Dingen zu. Das Optophon hat meines Erachtens zwei Aufgaben. Erst einmal technisch zu zeigen, dass Licht, also elektromagnetische Wellen und mechanische Schallwellen, strukturell identisch sind. Also dass man Licht im Prinzip analog, nicht digital, sondern analog in Schall übersetzen kann. Und zweitens, dass das Optophon etwas ist, was der menschliche Körper innehat. Dass das im Prinzip, dass die menschliche Wahrnehmung optophonetisch funktioniert. Und die Rechenmaschine versucht das gar nicht mehr. Die Rechenmaschine nimmt jetzt vor allem die Fotozelle, um wirklich was Konkretes zu machen, was man dann in Maschinenregistrierkasten einbauen kann. Das Interesse in der Rechenmaschine ist nicht mehr so sehr die Datentransformation von Licht zu Schall, sondern die Strahlenleitung. Was dann halt auch für die Fotografie dann so entscheidend wird, für die ganzen Diskussionen der verschiedenen Optiken und Linsen, die man benutzen kann. Ich sehe das als Zeichen dafür, dass sich Hausmann systematisch von dieser Äthertheorie doch verabschiedet hat. Hausmanns Interesse an der Fotografie war umfassend genug, dass jetzt eine zweibändige Ausgabe mit Fotografien, besonders aber mit seinen Schriften zur Fotografie, geplant ist. Herausgegeben von Bernd Stiegler. Malerei und Plastik haben die geistige Wirklichkeit, die Spur der Unendlichkeit in der Identität, in räumlichen, körperlichen Formen zu kristallisieren. Sie haben einen Ausfluss der unaufhörlich bewegten, beweglichen Welt zu sein. Kein kaltes Denkmal erstarrter Hilfskonstruktionen des Erinnerns an das kleine tägliche Ich, an den kümmerlichen Zustand, dessen Zufälligkeit die Fotografie vollständig ausdrückt. Wir haben nicht Augen, um sehen zu können, wo unser Besitz liegt, sondern sehen heißt im Geiste erkennen, wahrnehmen von allen Richtungen aus. Nein, wir sind nicht und wir wollen nicht sein, die Fotografen. Im ersten Band, der die Texte bis 33 und die Zeit aus Ibiza umfasst, geht es in einem ersten Teil vor allen Dingen um die Texte der 20er und 30er Jahre, also das heißt, die auch im Kontext des Dadaismus dann entstanden sind und auch die ersten wichtigen Texte als Hausmann begann zu fotografieren und seinerzeit versuchte, der Fotografie eine neue, eigentümliche, besondere und ganz eigenständige programmatische Wendung zu geben. Wir finden da eine Reihe von Aufsätzen, die in sich eigentümlich widersprüchlich sind, weil er teilweise der Fotografie eben absprach, zu einer neuen Form von Wahrnehmung überhaupt durchdringen oder vordringen zu können. Wir finden aber auch eine ganze Reihe von Texten zur Fotografie, wo er außerordentlich emphatisch mit diesem Medium umgeht. Und diese besondere Widersprüchlichkeit gehört zu diesem ersten Komplex. Man kann sagen, dass Fotografie, Fotomontage und Film die Sinne der im Aufstreben befindlichen Massen schärfen und entwickeln. Sehen und wissen, was man sieht und wozu, ist gerade heute eine der wichtigsten Sachen. Und die Entwicklung der Fotografie als Kunst beginnt gerade darum auch eben jetzt. Und doch muss man sagen, Kunst kommt von Können. Also, es gehört Technik dazu. Und es macht für die Gestaltung nichts aus, ob wir die Mittel der Malerei benutzen oder die im Bruchteil einer Sekunde arbeitenden fotografischen Mittel. In beiden Fällen kommt es nur darauf an, wer da was sieht. Der zweite Komplex sind Bildberichte von Hausmann, die er seinerzeit eine ganze Reihe von Zeitschriften oder Zeitungen angeboten hat. Es sind keine Texte zur Fotografie, sondern es sind Texte, bei denen er vorgesehen hatte, sie mit eigenen Fotografien zu publizieren. Das sind vor allen Dingen Aufnahmen aus der Zeit in Salewke und als er Aufnahmen am Strand in den Dünen. Einer der Texte heißt zum Beispiel Die Wanderdüne frisst den Wald. Andere sind auch Texte eher ethnografischen Inhalts. Entstanden sind eben eine Reihe von Bildberichten, die er Zeitschriften angeboten hat, wie zum Beispiel der Zeitschrift Atlantis, um dann ein wenig desillusioniert feststellen zu müssen, dass diese Zeitschriften eher an Aufnahmen aus Tibet interessiert waren. Und er meinte dann, dass die wirkliche Aktualität, also bitter, böse, ironisch, dass die wirkliche Aktualität der Fotografie eben in Tibet-Aufnahmen bestünde und nicht in Aufnahmen, die er angefertigt hätte. Eine Reihe von diesen Aufnahmen sind gleichwohl ausgestellt worden. Also er hat sich auch an Wettbewerben beteiligt und verschiedene andere Dinge unternommen. Die Bildberichte blieben aber sämtlich ungedruckt. Die Zahl der nicht realisierten Projekte von Hausmann übertrifft die Zahl der realisierten bei weitem. Das liegt an den Konstanten seines Denkens seit seinen dadaistischen Anfängen, die sich auch in seinen Fotografien niederschlagen. Widerspruch und Konflikt sind seine treibenden Kräfte. Wir blenden noch einmal zurück. Da komme ich nochmal auf Höch zurück. Die hat eine Arbeit geschaffen, eine Collage und zugleich persönliches Gedenkblatt. Da hat sie bestimmte wichtige Aussagen ihrer Freunde eingearbeitet. Und von Hausmann steht ein wichtiger Satz dort, der da heißt, gefährlich ist nur eine unentschiedene Mischung. Das heißt, man muss eine entschiedene Mischung treffen. Das wiederum bedeutet, dass man wirklich die Widerstände aufeinanderprallen lassen muss. Also das war, glaube ich, eine Grundhaltung. Diese dauerhafte Reibung, das hängt natürlich sicherlich auch wiederum mit der Philosophie des von Salomo Friedländer zusammen, mit der schöpferischen Indifferenz, die mehr oder minder als philosophisch-gedankliche Disziplin immer sagt, denke zu dem einen Teil auch immer das Gegenteil mit. Und wenn du das kannst, dann kommst du sozusagen zu einem gedanklichen Nullpunkt. Ja? Also das Plus und das Minus, das wird zu einer Form, die da unendlich heißt. Und erst aus dieser Situation heraus kannst du dich wirklich befreien und neu denken. Also er ist ja jemand, der sich stark anregen ließ durch Erfahrungen, die er selber gemacht hat. Und der dadurch also eben auch in einer gewissen Lebendigkeit geblieben ist, die ihm nicht einfach zukam, sondern die ihm auch im Prozess dann einfach zugewachsen ist. Und dass er sich dann doch auseinandersetzt hat, auch mit Bewegungen, gegen die er eigentlich ursprünglich oppositionell war. Das zeigt ja, dass er eigentlich sich selber verarbeiten konnte in seinen Positionen und dass er sich nicht in dem Sinne starr genommen hat, sondern er ist, glaube ich, auch irritierend für die Leute, die ihm begegnet sind, gewesen, weil er unterschiedliche Positionen, die sich nicht mit dem vertragen haben, was er noch vor kurzem vielleicht gesagt hat, gemischt haben und die ihn insofern etwas ins schiefe Licht gebracht haben oder sagen wir mit der Physik etwas ins Zwielicht, ins Gegenlicht gebracht haben. Und das ist aber genau das Interessante an ihm. Bei der Optophonetik ist es ja genauso. Also bei der Optophonetik haben wir es zu tun mit einer Art von Wahrnehmungstheorie, die für sich beansprucht, eine neue Form von überzeitlicher Gültigkeit zu haben, bei der es aber auch zur gleichen Zeit darum geht, eine andere Form von Beziehung zu den Gegenständen überhaupt erst wieder zu erreichen. Diese Konstruktion, die wir da haben, diese eigentümliche Faszination für eine bestimmte Form von Theorie, funktioniert bei Hausmann wie immer so, dass er auch nie Theorien in toto übernimmt, sondern in eigentümlicher Art und Weise sich dann bestimmte Bausteine herausbricht, um daraus ein neues Weltbild zu bauen. Also es geht ihm um immer wieder neue Formen von konstruierter Weltanschauung, die dann kurz darauf, einige Monate, manchmal nur Tage später, dann wieder in die Luft gejagt werden, um wieder etwas Neues zu machen. Also das heißt, es ist ja auch bei Hausmann kann man schön beobachten, dass es ein Denker ist, ein Künstler ist, der nie irgendwie stehen bleibt, sondern in eigentümlicher Art und Weise das, was er tut, permanent wieder einreißt. Vor diesem Hintergrund ist die Wanderdüne frisst den Wald keine naturkundliche Betrachtung, sondern ein weiteres Konfliktfeld, das es zu beobachten und zu dokumentieren gilt. Konflikte sind der Motor von Hausmanns Denken und Sehen. Besonders deutlich wird dies, wenn man seine Pflanzenfotografien mit den pflanzlichen Urformen kontrastiert, die Karl Bloßfeld in etwa zur gleichen Zeit aufgenommen hat. Mit der Abstraktion stand er auf Kriegsfuß. Das kann man auch, glaube ich, ganz schön deutlich machen, wenn man ihn mit Karl Bloßfeld vergleicht, also der großen Ikone der neusachlichen Fotografie. Beide haben sich mit Pflanzenaufnahmen beschäftigt. Hausmann hat hunderte von Aufnahmen von Pflanzen, von Unkraut und Gräsern angefertigt, Bloßfeld auch. Und während auf der einen Seite Bloßfeld die einzelne Pflanze aus ihrem Lebenszusammenhang herauslöst, präpariert, um in ihr eine Urform zu finden, die dann eben eine ornamentale Gestalt hat und dann in vielfältiger Art und Weise auch weiter nutzbar war für ästhetische Zwecke, ging es Hausmann gerade darum eben nicht. Also das heißt, ihm kam es darauf an, die Pflanze an ihrem Ort zu belassen. Er hatte auch ein Buchprojekt, die Pflanze und ihre Lebenswelt, weil dieser Ort, an dem die Pflanze war, war der Ort eines Lebenskonfliktes. Und das sah man dem Ort eben auch an. Also das heißt, die Pflanze musste, das Unkraut musste um sein Überleben kämpfen. Und das ist das, was er irgendwie in eigentümlicher Art und was ihn in eigentümlicher Art und Weise faszinierte. Und dementsprechend nahm er es auch nie als Isoliertes auf, sondern in einem eigentümlichen Gewirr. Immer in einem, und das ist auch das, was diese Aufnahmen heute so faszinierend macht. Das sind so informelle Aufnahmen avant la lettre. Wir haben es zu tun mit Fotografien des Beiläufigen, des nicht Ungegenständlichen, weil sie sind ja immer gegenständlich, aber eines Gegenständlichen, das den einzelnen Gegenstand immer in seiner Umwelt zeigt, und zwar immer in einer Umwelt zeigt, in dem er als Gegenstand zu verschwinden droht, beziehungsweise seine Konturen nur durch diesen Konflikt mit den anderen Gegenständen, die ihn umgeben, gewinnt. Aufnahmetechnisch sind die Pflanzenbilder und auch andere Werkgruppen in Hausmanns Nachlass konventionelle Fotografien. Es gibt sogar eine Reihe von Texten, erschienen in der Schweizer Zeitschrift Kamera, die man als Lehrbuch für den interessierten Laien lesen könnte. Andererseits experimentiert er mit Doppelbelichtungen als Mittel des Widerstreits innerhalb des Bildes, beschäftigt sich intensiv mit Infrarotfotografie und auch die Fotomontage, zu deren Erfindern er gehört, ist nicht verschwunden. Das ist eine Konstante seines Werks, weil auch in seiner Zeit in Limoges entdeckte er die Fotomontage wieder neu als Verfahren. In den frühen Jahren sind es extrem kalkulierte, komponierte Bilder. Er spricht zwar immer von der Explosion von Blickpunkten und ähnlichen Phänomenen mehr, also von dadaistischen Prinzipien im Prinzip, aber zur gleichen Zeit sind es Bilder, die außerordentlich kalkuliert sind, also wo auch bestimmte Bildelemente so angebracht sind, dass sie zur gleichen Zeit eine bestimmte Form von neuer Weltanschauung im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen führen sollen. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Dynamisierung, auf der anderen Seite aber auch eine Art von visueller Inszenierung einer neuen Form von Weltanschauung, die jetzt auch performativ mit Hilfe des Bildes bei den Betrachtern einen bestimmten Effekt erzielen sollte. Das heißt, es ging um eine Schulung des Sehens im wahrsten Sinne des Wortes, wobei diese Montage eben auch die Sinne montieren sollten. Es ging darum, den Betrachter ganz neu einzustellen, die Sinne des Betrachters ganz neu zu montieren. Da daher auch die eigentümliche Faszination von Hausmann für wahrnehmungsphysiologische Fragen, die ja auch dann immer wieder auftauchen. Es versteht sich von selbst, dass jemand wie Hausmann schon früh wusste, wie wegweisend seine fotografischen Arbeiten sind. Hausmann war keine bescheidene Person, das kann man in aller Deutlichkeit sagen, sondern man muss eher sagen, dass er, als er begann zu fotografieren, in der Zeit um 1930, dauerte es eigentlich nur wenige Monate, bis er der Überzeugung war, dass er einer der wichtigsten Fotografen der Avantgarde sei. Und er hat auch mit diesem Gestus eine ganze Reihe von Redaktionen angeschrieben und da gehören sehr Prominente dazu. Er hat auch Kontakte zu Agenten aufgenommen, in der Hoffnung, seine Aufnahmen verkaufen zu können, vergeblich. Und alles durchweg mit dem Gestus, dass er eben einer der wichtigsten Vertreter der Avantgarde-Fotografie der ganzen Welt, nicht nur in Europa, sondern der ganzen Welt sei und dementsprechend diese Anerkennung verdienen würde. Gleiches gilt auch für seine fotografischen Arbeiten. Und wenn ihm einmal Aufnahmen nicht so gelangen, wie er es wollte, weil er das technische Handwerk noch nicht vollständig beherrschte, dann konnte das unmöglich an ihm liegen. Immer dann, wenn sie technisch imperfekt waren, wenn es irgendetwas nicht so funktionierte, wie er sich das vorstellte oder vorgestellt hatte und die Technik gewissermaßen sperrig und widerständig war, suchte er den Fehler nicht bei sich selbst, sondern ganz im Gegenteil, war immer der Auffassung, das müsse am Objektiv oder an der Kamera liegen und hat dementsprechend eine ganze Reihe von Briefen an Objektivhersteller und Kamerahersteller geschrieben, um ihn vor Augen zu führen und deutlich zu machen, dass man mit Hilfe dieses lausigen Objektivs, für das er sehr viel Geld bezahlt hatte, viel zu viel Geld bezahlt hatte, das gar nicht die Aufnahmen anfertigen konnte, für die die Objektive eigentlich bestimmt waren. Und teilweise war es sogar so, interessanterweise, dass dann die Kamerahersteller, die Objektivhersteller, Carl Zeiss Jena hat das mal gemacht, Testreihen durchgeführt haben, um herauszufinden, ob es an den Objektiven lag. Hausmann hatte diese Wirkung. Der Umgang mit Rahl Hausmann war durchaus schwierig, denke ich mir. Er war von aufbrausendem Temperament. Und es gibt eine kleine Notiz von Else Lasker Schüler, handschriftlich übermittelt, liegt bei uns im Archiv. Und ihr Kommentar zu Hausmann war, Zitat, kleines Gift muss auch sein. Zitat Ende. Was Hausmann natürlich ihr nie verziehen hat. Ja? Wenn, dann muss es schon das große Gift sein, das er versprüht. Also das ist ganz interessant. Hausmann ist sicherlich ein sehr sperriger Charakter gewesen, ein in jeder Hinsicht widerständiger Mensch. Soundrail, der köft sehr auf Kei, set ekne bue, set pöffes. Ja, o leche, famistrei, e daie wajasis. Scheuklappe. Weil man nur mit ihr Professor am Bauhaus in Dessau werden kann. Mohoi. Weil man nur mit ihr andere plagiieren kann, ohne dafür zu können. Mohoi. Weil man nur mit ihr Ulstein-Mitarbeiter und Spießbürger werden kann. Hülsenbeck. Weil man nur mit ihr reaktionäre Malerei für proletarische Revolution ausgeben kann. Gross. Weil man nur mit ihr vom Anarchisten zum Liebling schöner Frauen werden kann. Felix Müller. Weil man nur mit ihr vom Metallarbeitersohn zum Akademieprofessor werden kann. Dix. Weil man nur mit ihr den anständigen Menschen und den Parteibonzen spielen kann. Hartfield. Scheuklappe. Ist das wichtigste Möbelstück der Neuzeit und nur für Flachköpfe geeignet, die nicht gegen das absolut vollgültig Normal verstoßen wollen. Wer so auszuteilen versteht, von dem kann man erwarten, dass er auch den Neodadaismus der 60er Jahre einer scharfen Kritik unterzieht. Anders steht die Sache, wenn die Maler Pine, Mack oder Yves Klein schöne Aussichten entweder am Nordpol oder in Paris zu hohen Preisen verkaufen. Aussichten, die jeder umsonst sehen könnte. Das ist ungefähr wie das Konzert der Stille, das John Cage gab. Er saß vor dem Flügel, ohne eine Taste zu berühren, und das Publikum hörte die Melodie des Schweigens. In diesen Fällen ist das Publikum dadaistischer als die Künstler. Ebenso ist es das Publikum, das Dada wird, wenn beispielsweise Karl Laszlo ihm eine Ausstellung von Nichts anbietet, die ihr direktes Vorbild in dem Spiegel haben, den Suppot 1923 als Porträt einer Unbekannten in Paris ausstellte. Das sind faule Witze, aber ohne Geist und ohne Zukunft. Er hat ja schon wahrgenommen, was sich verändert. Es ist ja nicht so, dass er daran vorbeigegangen wäre, aber er hat eben auch öfters Kontakt gehabt mit Leuten, die sich selber in die Tradition von Dada gestellt haben und hat dabei festgestellt, dass die eigentlich wenig Ahnung von Dada hatten. Und das hat ihn dann doch dann etwas verblüfft, dass man so an dem vorbeigeht, den man eigentlich doch ja, als Anreger aufnehmen müsste. Und damit zielt er auch auf das Verhältnis, das sich zwischen neueren Autoren und dem älteren Dadaisten hätte ergeben müssen. Diese Kritik, die er aber an Einzelnen übt, die wird auch immer wieder zurückgenommen. Die ist nicht stabil und ist nicht sozusagen ein festes Fundament. Er hat sich auch immer wieder mit Autoren auseinandergesetzt, die er zunächst heftig attackiert hat. Das ist ähnlich an meine Erfahrung, die ich mit Raoul Hausmann gemacht habe, dass auf das erste Buch am Anfang war Dada, von ihm eine sehr heftige Kritik kam, weil ich einfach, junger Student, der ich damals war, der Meinung, man muss für eine Edition dafür sorgen, dass da ein ordentlicher Text zustande kommt, einfach normale Grammatik, normale Typografie angewandt habe. Ich keine Ahnung hatte, dass im Dadaismus doch auch diese Kategorien aufgekündigt waren und er mir daher einen sehr heftigen Schmähbrief geschickt hat, der mich selber stark bestürzt hat, bis ich kapiert habe, ich muss mich doch etwas stärker mit ihm auseinandersetzen, um zu kapieren, wie es zu einer solchen Reaktion kommt. Und insofern ist es bei ihm, glaube ich, schon so, dass die Reaktionen, die oft heftigen Reaktionen, mit zu seiner Art des Kontakts gehören, den er gesucht hat. Eben nicht einen ja, Kontakt, ich suche jetzt Leute, die mich verehren und so weiter und so fort, sondern eben genau diese etwas kämpferische Auseinandersetzung gesucht, aus der sich eine gewisse Nähe ergibt, über die man in Zusammenhang kommen kann, durch die man in Kontakt kommen kann. Und ich würde sagen, das gehört mit zum Dadaismus dazu, wie er ihn geprägt hat. Die Vielfalt der Aktivitäten von Raoul Hausmann konnte hier nur angedeutet werden. Seine Neigung zum Selbstwiderspruch hat ihn in den 60er Jahren sogar wieder Ölbilder malen lassen. Nicht das Medium ist entscheidend, sondern die entschiedene Mischung. Hausmann ist immer Dadaist geblieben, denn am Anfang war Dada. Bevor das Sonnenauge den schwarzen Abgrund der mütterlichen Nacht durchbrach, in diesem ungewissen Dämmern hat sich der Mensch zwischen seiner Angst und seinen Minderwertigkeiten Götter und Helden nach seinem Ebenbild geschaffen. An der Grenze des eklen Raums hielt die Sphinx Wache und Ödipus, der Vatermörder, wurde gesandt, um das Rätsel zu lösen und mit seiner Mutter zu schlafen. Aber auch der Bruder der Sphinx, Typhon, stieg aus dem Sumpf, um zu lernen, sich nicht zu fürchten, selbst wenn man ihm einen Eimer kalten Wassers voll kleiner Fische über den Rücken gießt. Damit ist Dada und der Typhonismus geboren und die Ablehnung, Furcht zu haben. Diese Selbstentgiftung wird uns nie mehr verlassen. Wir fordern die Erweiterung und Eroberung aller unserer Sinne. Der Universalgelehrte und geniale Dilettant Raoul Hausmann. Ein Feature von Joachim Büthe. Es sprachen Hans-Jörg Krumpholz und Robert Dölle. Ton und Technik Hendrik Manock und Beate Braun. Regie Axel Pleuser. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.